Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. Nachdem Sam Furstenberg 4 Filme in Folge mit David Bradley verwirklicht hatte, in denen trashige Motive aus Action und Science Fiction dominierten und mit Operation Delta Force einen weiteren pyrolastigen Auftritt hatte, gönnte er sich 2 andersartige Produktionen. Zum einen den Thriller Blue Motel und danach als nächstes die unterirdische Komödie McKinsey's Island mit Hulk Hogan, Grace Jones und Robert Vaughn. 1999, nach einer kurzen Pause, kehrte er dann zum Actionfilm zurück mit einem qualitativ und vom Bekanntheitsgrad durchmischten Star-Ensemble. Eric Roberts, Michael Madsen, Ice-T und Brian Genesee bilden den Kern des Casts von Todeskommando Weißes Haus. Für den im Original betitelten The Alternate ist die Verwirrung mit dem deutschen Verleihtitel perfekt, denn der Sitz des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika kommt in dem Film gar nicht vor. Auf manchem Heimkino-Release ist das Weiße Haus trotzdem auf dem Cover zu sehen, auch im englischsprachigen Raum. Somit entfernt sich auch der Gedanke, dass dieser späte Furstenberg die Themen von Roland Emmerichs White House Down und Antoine Fuquas Olympus Has Fallen vorwegnahm. Wobei, trotz eines anderen Handlungsortes, die inhaltliche Basis doch ähnlich ist. Bei einem Symposium zur Bekämpfung des Welthungers tritt der US-Präsident Fallbrook im Tagungssaal eines Hotels in Los Angeles auf. Die Wahlen stehen kurz bevor und seine zweite mögliche Amtszeit ist gefährdet, da seine Umfragewerte äußerst schlecht sind. Seine engsten Vertrauten wollen seiner Beliebtheit nachhelfen und fingieren eine Entführung aus dem Hotel. Es soll dann so aussehen, als ob er sich aus den Fängen seiner Peiniger selbst befreien konnte und als Held in die Öffentlichkeit zurückkehrt. Unter den Pseudo-Kidnappern befinden sich aber tatsächlich welche, die die Gunst der Stunde nutzen, um ernst zu machen. Schnell sind alle Verbündeten Fallbrooks eliminiert und die echte Erpressung kann beginnen. Doch einer von den Guten ist noch übrig. Ein in Ungnade gefallener Ex-CIA-Agent, der nun als einziger in dem großen Gebäude für Oberhaupt und Vaterland einsteht. Eric Roberts übernimmt die Rolle des sich wieder beweisen müssenden Einzelkämpfers. Brian Genesee übernimmt den Part des Schurken. Genesee, der seit Mitte der 90er in einigen mittelmäßigen bis akzeptablen Actionfilmen mitspielte, unter anderem Shadow Chaser 2 und Cyber Cop 3, beide Male an der Seite von Frank Zagarino, schrieb auch das Skript zu Todeskommando Weißes Haus. Ice-T's Charakter verabschiedet sich zeitig ins Jenseits und Michael Madsen gibt den Cop, der von außen Kontakt zu Roberts Figur hält, die sich nur Replacement nennt, also Ersatz. Wieder mal gelingt es einem Furstenberg-Film so auszusehen, als wäre er 10 Jahre älter, als er eigentlich ist. Und das nicht im positiven Sinne. Dass die Story keine Spannung erzeugen wird, ist einem im Unterbewusstsein bereits klar. Und dieses enttäuscht uns auch nicht. Furstenbergs Filme lebten seit jeher von anderen Qualitäten. Diese sind auch zu entdecken, jedoch in Menge und Ausmaß stark reduziert. Es ist hauptsächlich ein Katz-und-Maus-Spiel, eine preisgünstige, leicht variierte Version von Stirb langsam. Die Vorteile wechseln im Minutentakt von der guten zur bösen Front und Brian Genesee versucht sich als bitterböser Fiesling, was ihm aber nicht gelingt. Er überzeugt am Ende aber beim Final Fight auf einem Hochhausdach, auch wenn er dramaturgisch dazu verdammt ist zu verlieren. Aus logischer Sicht hat Eric Roberts keine physische Chance gegen Genesee, aber der Aufrichtige muss überleben. Brian Genesees kampfsportliche Moves sind abgewandelt und an den diesbezüglichen talentfreien Eric Roberts angepasst. Aber man sieht, dass er was drauf hat. Flüssig, kraftvoll und schnell schlägt Brian Genesee zu. Am Ende kann er nur durch eine Patrone aufgehalten werden. Die Action ist weit gestreut und bietet am häufigsten Schießereien. Die einzige große Explosion ist dann auch noch mit einem unübersehbaren Goof in Verbindung zu bringen. Aus einem in der Luft schwebenden Helikopter werden Handgranaten geworfen. Die erste bringt spektakulär ein blaues Auto zum Detonieren. Unmittelbar davor duckt sich Michael Madsen nieder. Danach eine Großansicht von oben auf den Schauplatz. Zwischen Madsen und dem brennenden Wrack kommt ein weißes Polizeiauto zum Stehen. Eine zweite Granate wird geworfen. Und hinter Madsen explodiert das gleiche Auto nochmal. Der Streifenwagen ist weg, taucht aber später noch einmal in einer weiteren Sicht von oben auf. The Alternate ist vollgestopft mit mehr oder weniger offensichtlichen Film- und Anschlussfehlern. Und man könnte nun meinen, dass bei einem B-Movie-Regisseur wie Fürstenberg so etwas immerzu zu entdecken ist, aber in dieser hohen Frequenz und so auffällig hat man es bei ihm noch nie gesehen. An diese eigensinnige Schnittabfolge heftet sich ein Hubschrauberabsturz, der die beginnenden Gräueltaten am Action-Genre durch schlechtes CGI ankündigt. Ein trauriges Beispiel für das, was noch kommen sollte. Aber es werden auch aufwendige Stunts angeboten, die zwar aufgrund des niedrigen Budgets bildlich nicht so effektiv eingebaut werden konnten, aber dennoch ein hohes Maß an Mühe beansprucht haben dürften. Zum Beispiel das Abseilen am Hotel an einem Fahnenseil oder einem lange ausgekosteten Lianenschwung über ein Schwimmbecken. Ungewöhnlich und auch nicht passend ist das Zeigen von Outtakes im Abspann, da es weder ein lustiger Film ist und es auch nicht weiter informativ ist, zuzusehen, wie mehrfach Dummies von einem Dach geworfen werden. Man merkt, dass Fürstenberg noch da ist, aber auch, dass es dem Ende zugeht. Immer mehr sehen seine Arbeiten, diese mit eingeschlossen, aus wie günstige TV-Filme. Die Beachtung für sein Schaffen hat nachgelassen, zumal sich das Business stark geändert hat. Im gleichen Jahr entstand Star Wars Episode 1 und bald wird auch Herr der Ringe ins Kino kommen. Pitch Black, Der Gladiator und Nur noch 60 Sekunden kamen zu jener Zeit in die Lichtspielhäuser. Niemand wartete in der Videothek auf den neuen Film vom Macher von American Fighter oder Cyborg Cop. Eine Ära geht zu Ende und bleibt in guter Erinnerung.